Danke. Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Und ich möchte mich zunächst auch sehr herzlich bedanken für diese Einladung und meine Freude hier Ausdruck geben über die Organisation eines solchen Kongresses, einer solchen Tagung. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Überraschend, freudig überraschend sehe ich hier also ein sehr großes Interesse an kritischer Theorie, was allerdings auch, wie eine Teilnehmerin gestern bemerkt hat, etwas Beunruhigendes haben kann, wenn man die kritische Theorie ja sozusagen als Spielmarke benutzt, um sich hier in der Unübersichtlichkeit der Diskussion einfach erstmal zu platzieren. Adorno war es ja unter anderem, der doch etwas gegen das von oben her Urteilen hatte. Seine Auffassung kritischer Theorie war methodisch ja dadurch gekennzeichnet, dass man in die jeweilige Sache eintauchen muss, um sie überhaupt kritisieren zu können. Das sollten wir ernst nehmen und kritische Theorie nicht missbrauchen. Missbrauch spricht allerdings auch nicht gegen sie, denn missbrauchen lässt sich ja nur das, was sich auch gebrauchen lässt. Widerstand gegen die Gewalt des Bestehenden. Diesen Titel habe ich gewählt, hat mir einfach sehr schön und gut gefallen. Dieser Titel, aber auch da, wenn man ein bisschen sich den auf der Zunge zergehen lässt, sieht man gleich das Schwierige daran. Es ist ein, denke ich, ein sehr voraussetzungsvoller Satz. Nicht alles, was als Widerstand daherkommt, ist ja gut und nicht alles Bestehende ist schlecht. Also, das heißt, es muss irgendwie gemeint sein, es muss irgendwie interpretiert werden, was hier dieses Bestehende bezeichnet. Sonst ist es eben genauso eine schnell aufgeklebte Marke, das Bestehende. Ja, wenn man kurz nur andeutet, was vielleicht hier das Bestehende ist, dann kommt man sehr schnell in geschichtsphilosophische Überlegungen. Das, was besteht, ist ja das, was sozusagen an der Zeit ist, während das, was auch nur so besteht, mit Hegel die faule Existenz genannt werden könnte im Sinne der kritischen Theorie und eigentlich zu Unrecht besteht, wenn man sozusagen auf der Höhe der Zeit ist. Die kritische Theorie wendet das nun sofort ins Negative. Ich kann das an dem Beispiel klar machen, an dem Kontext, in dem dieser schöne Satz zu finden ist, Widerstand gegen die Gewalt des Bestehenden. Nämlich findet sich das in einem offenen Brief, den Adorno zum 70. Geburtstag von Horkheimer geschrieben hat. Und er bezeichnet damit den vom ersten Tag an gemeinten Sinn ihrer beider Freundschaft, Zitat, ohne dass wir dessen uns bewusst gewesen wären. Und er erläutert das noch etwas und sagt, das ist das Private, dieses Private zwischen den beiden hätte nun etwas Widerständiges. Das Private im Verhältnis zum Öffentlichen. Und sofort kommt hier die geschichtsphilosophische Überlegung bei ihm, indem er sagt, ja, dieses Private heute ist doch völlig zurückgeblieben. Wörtliches Zitat, zurückgeblieben hinter dem übermächtigen geschichtlichen Zug der Epoche, welcher die Privatsphäre zu liquidieren sich anschickt. Zitat Ende. Das ist natürlich eine sehr hellsichtige Einsicht schon längst vor der Erfindung der sogenannten neuen Medien weist Adorno auf die Ohnmacht der privaten Beziehungen, die Ohnmacht der privaten Äußerungen, die Beschränktheit hin. Und trotzdem hat sie hier etwas Widerständiges. Das ist so ein Teil dieses der kritischen Theorie anhaftenden konservativen Moments. Und trotzdem, denke ich, kann man auch sagen, dass die kritische Theorie aus diesem Widerständigen einen Funken zu schlagen versucht hat für ihr öffentliches Wirken, so dass es sicher nicht zu hoch gegriffen ist, hier diesen Satz Widerstand gegen die Gewalt des Bestehenden auch dafür in Anspruch zu nehmen. Ja, die kritische Theorie ist eigentlich nichts anderes als die Suche nach Gegenkräften, Gegenorten des Widerstands, ja, wogegen? Jetzt nicht gegen alles und jedes, sondern formelhaft gesagt gegen überflüssige Herrschaft, die sich hinter der Fassade des gesellschaftlichen Selbstverständnisses und der Normalität auftun lässt. Die Theorie ist bekanntlich ja eine vor allen Dingen durch Hegel und Freud inspirierte Spielart des unorthodoxen Marxismus, die ihre klassische Form in der Emigration in der Zeit zwischen 1933 und vielleicht 1949, 50 herausgebildet hat. Die die Eckpunkte werden hier bezeichnet durch die Gründung der Zeitschrift für Sozialforschung 1932, die erste Nummer erschienen, und das letzte große Werk der Emigration, die Studies in Prejudice, also die 5 Bände Vorurteilsstudien von 1949-50. Worum es ging? Kritik der Ideologien, Kritik der ungerechten Verhältnisse, das Ziel, die Ermöglichung einer Gesellschaftsform, in der Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Solidarität bestimmend sein würden. Dieses große Theorieprogramm ist ja bekanntlich von vielen Leuten, Mitarbeitern dieses Instituts über eine längere Zeit verfolgt worden. Da wurden unterschiedliche Vorschläge gemacht von unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten. Das alles macht es ungeheuer schwierig, von der kritischen Theorie schlechthin zu reden, die es natürlich so einheitlich nie gegeben hat. Und wenn wir so unterschiedliche Positionen unterscheiden können, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, pauschal oder eigentlich unmöglich, pauschal von Aktualität und Wirkung und so weiter zu sprechen. Ich werde mich deshalb auf einen ganz kleinen Ausschnitt beschränken, und zwar ein empirisches Forschungsprojekt, das sich allerdings schon im Zentrum, denke ich, der kritischen Theorie befindet. Wenn wir die verschiedenen empirischen Projekte angefangen von der Arbeiter- und Angestelltenstudie der 20er Jahre bis eben hin dann über die amerikanischen Studien verfolgen, dann sehen wir, es gibt eigentlich nur ein einziges Thema, das hier immer wieder mit neuen Mitteln, mit anderen Zugängen in den Blick genommen wurde, und das ist eben das Thema des Autoritarismus. Was ist Autoritarismus? Autoritarismus ist ein Muster von Einstellungen und Verhaltensweisen, das der Rechtfertigung von Herrschaft dient. Es geht nach einer Formulierung aus Autorität und Familie von Horkheimer um bejahte Abhängigkeit. Diese Theorie des Autoritarismus liegt eigentlich so im Schnittfeld von ganz verschiedenen Wissenschaften. Das ist ein Begriff, der ja heute noch vor allen Dingen in der Politikwissenschaft verwendet wird, aber darüber hinaus in der Ideengeschichte, in der Ökonomie, in der Soziologie, in der Pädagogik, in der Individual- und Sozialpsychologie situiert wird. Ich frage hier zunächst mal, was besagt die Theorie und die Empirie dieses vom Institut für Sozialforschung in den 40er Jahren unternommenen Untersuchungsfeldes des autoritären Charakters, wie es dann in der deutschen Übersetzung heißt. Wie kann man die aktuelle Bedeutung dieser Untersuchungen heute einschätzen? Gibt es so etwas wie einen heutigen Autoritarismus? Und untrennbar damit die Fragestellung, was sind die Kräfte, was sind die Bedingungen, die sich dem Sog des Autoritarismus entziehen können. Diese zweite Seite wird ja oft vernachlässigt. Der Widerstand gegen das Bestehende ist hier gemeint. Von vornherein betonen Horkheimer und Erich Fromm schon in den Studien von Autorität über Autorität und Familie von 1936, dass Autoritätsverhältnisse von vornherein ja nicht irrational sein müssen, dass es so etwas auch wie vernünftige Autorität geben kann. Fromm in einem utopischen Vorgriff sagt, auch in der auf Interessensolidarität ihrer Mitglieder aufgebauten Gesellschaft gibt es Autoritätsverhältnisse. Also offenbar war das bisher in der Regel nicht der Fall, so die Sicht der kritischen Theorie auf die Geschichte der Menschheit. Autorität war immer oder zum ganz überwiegenden Anteil Ausdruck von Interessen und Herrschaftsgegensätzen. Dabei können sich die Akteure in der Regel bei der Wahl ihrer Mittel durchaus rational verhalten. Was nicht rational zugänglich ist und hier eigentlich das Irrationale ausmacht, ist eher die Zielsetzung, die Zwecke dieser Autoritätsverhältnisse, die dann gegen kritische Einsprüche immunisiert werden. Es gibt also im Autoritätsverhältnis zunächst mal zwei Pole, einen aktiven Pol und einen passiven. Der aktive besteht eben in den Dominanzansprüchen, in den Hegemonieansprüchen, die sich auch dann durchsetzen lassen. Der passive in der Bereitschaft, dieses zu bejahen oder zu tragen oder sogar zu suchen. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es ein vermittelndes, eines, das dieses an sich ja problematische Verhältnis stabilisiert, einen dritten Bezug, und das ist die bekannte Konstruktion von Feindbildern. Also gleich hier ein Vorgriff auf die psychologische Theorie, die dahinter steht, dieses Herrschaftsverhältnis bei aller Bejahung verlangt eine gewisse Verdrängung der damit einhergehenden Ohnmachtsgefühle und Angstgefühle, und die werden nun auf passende Objekte umgeleitet. Also man konstruiert Außenseiter, Barbaren, Hexen, Dämonen, Fremde, Migranten, Minderheiten, Rassen, andere Völker, was auch immer. Die Untersuchung der Authoritarian Personality, mit der beginne ich zunächst mal, wurde ja Anfang der 40er Jahre begonnen als Nachfolgeprojekt zur Studie über den Antisemitismus unter amerikanischen Arbeitern, der nicht veröffentlicht wurde, bis heute nicht veröffentlicht ist, aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt auch aus politischen Gründen, wollte man hier sich doch eher zurückhalten. Diese Studie dann, um die es jetzt hier geht, war eigentlich die erste, die nicht mehr nur von Institutsmitarbeitern gemacht wurde. Sie war nicht mehr verpflichtet, innerlich verpflichtet an den bis dahin doch sehr wirkungsmächtigen Paradigmenkern der kritischen Theorie, der sich doch als marxistischen bezeichnen lässt. Die Beteiligten, von den Titeln her sind sie uns ja noch mindestens bekannt, die Psychologen Else Frenkel Brunswick, Daniel Levinson, Neville Sanford, hatten nicht nur wenig oder gar nichts mit dem Marxismus in Sinn, sondern wussten eigentlich kaum, was dieser Adorno hier unterjubelte. Das merkt man. Also es war gestern ja unter anderem von dem Ideologiebegriff die Rede. Es ist bekannt, also Adornos Polemik gegen Mannheims Ideologiebegriff, der also sozusagen wertfrei einfach geistige Gebilde oder Einstellungen beschreiben möchte. Genau ein solcher Ideologiebegriff kommt unter anderem in der Authoritarian Personality vor, als hätte Adorno nicht aufgepasst. Aber wahrscheinlich hat er es doch ganz, das kann man sich gar nicht anders vorstellen, er hat es einfach durchgehen lassen, um hier sozusagen den Anschluss an die Normal Science nicht zu gefährden. Und das war auch ein wichtiger Gedanke. Das macht es für uns heute manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ist das eigentlich ein Rückfall, der hier stattfand, ein Rückfall gegen auf Positionen der traditionellen Theorie, der akademischen Psychologie oder was hat da stattgefunden? Ist nicht ganz unproblematisch und nicht ganz leicht einzuschätzen. Ich würde es eher so sagen, eben wie gesagt, es war der Versuch hier, Verbindungen fruchtbar zu machen, soweit das eben möglich war mit der akademischen Wissenschaft in der Vorstellung, man müsste hier eben auch in die amerikanische wissenschaftliche Öffentlichkeit hineinwirken. Und das ist tatsächlich auch überraschend gut gelungen, die Studies in Prejudice und insbesondere die Authoritarian Personality haben einen sehr großen Resonanz in Amerika gefunden, sehr schnell, haben viele Nachfolgeuntersuchungen hervorgebracht und in Deutschland allerdings eher verspätet. Was war nun die Fragestellung? Erforscht werden sollte, schreibt Horkheimer in seinem Vorwort, das Aufkommen einer anthropologischen Spezies, die wir als den autoritären Menschentyp bezeichnen. Das ist auch wieder so ein kryptisches Ding, ein anthropologischer Menschentypus, wenn man sich daran erinnert, dass Horkheimer ja gegen die Anthropologie durchaus was hatte. Wenn man unter Anthropologie sozusagen die Frage nach dem Wesen des Menschen versteht, dann haut das schon mal gar nicht hin. Also er meint einfach tief sitzende, aber geschichtlich veränderbare Strukturen, subjektive Strukturen, ohne jetzt zu sagen, ja, woran sind die eigentlich angepasst, wenn sie sich ändern? Wenn sich menschliche Strukturen ändern, müssen sie sich ja in einem Kontext befinden, in einem gesellschaftlichen Kontext. Das steht auch nicht hier, weder im Vorwort der Untersuchung, der empirischen Untersuchung, noch im Hauptteil, sondern das können wir oder könnten auch die Zeitgenossen nur wiederum aus der Zeitschrift für Sozialforschung oder aus anderen entsprechenden Debatten entnommen haben, also zum Beispiel die Frage des autoritären Staates, das Aufkommen des autoritären Staates, nicht nur im Nationalsozialismus und Faschismus der Zeit, sondern eben auch im Stalinismus, auch in der amerikanischen Kapitalismus, insofern es sich um einen gelenkten Kapitalismus gehandelt hat. Das alles läuft in Richtung dieses autoritären Staates und zeigt nun den Kontext, den politischen Kontext, in dem diese Untersuchungen standen, ohne dass das hier deutlich wurde, weder den Lesern noch sogar den Mitautoren. Also Adorno weist hier auf die letztlich, auch ohne es für genügend deutlich zu machen, auf den ökonomischen und politischen Rahmen hin. Aber wie gesagt, wenn Sie weiter zurückgehen zu Autorität und Familie und zu anderen Untersuchungen, ist das eigentlich notwendig, das mitzudenken. Und da müssen wir nun auch das Zwischenglied bedenken zwischen dem ökonomischen und dem psychischen. Und das ist hier die soziale Gruppe, beziehungsweise die Familie zunächst mal als wichtigste Struktur hier. Die Familie, die in der zeitgenössischen Gesellschaftsstruktur einen merkwürdigen Wandel unternimmt, den man kurz so beschreiben könnte als ökonomische Depotenzierung. Die Familie hat keine tragende Funktion mehr für die weiter Führung des Wissens und Könnens und für die ökonomischen Eigentumsverhältnisse wird eigentlich funktionslos, bis auf ihre Funktion der primären Sozialisation, also durch Liebe und Emotionen hier den Menschen sozusagen eine Grundausstattung zu liefern. Aber das wird eben auch immer schwieriger. Der Vater ohne Autorität, ohne begründete, vernünftige, wenn man so will, Autorität, hält umso krampfhafter an dieser Autorität fest, wenn sie fragwürdig wird, und steht ja selbst unter einer ständigen ökonomisch bedingten Drohung bis hin zur Drohung der Arbeitslosigkeit. Also das führt nach Einsicht oder nach Annahme, sagen wir mal, dieser Theorie zu autoritären Erziehungsstilen, die nun auf Unterwerfung und Aggression setzen und autoritäre Charaktere sozusagen produziert. Wie sehen die aus? Horkheimer fasst das zusammen und listet dann so einige Merkmale, zentrale Merkmale auf des autoritären Charakters, die er nennt: eine mechanische Auslieferung an konventionelle Werte, blinde Unterwerfung unter die Autorität, die mit blindem Hass auf alle Opponenten und Außenseiter einhergeht, Ablehnung introvertierten Verhaltens, streng stereotypes Denken, ein Hang zum Aberglauben, halb moralistische, halb zynische Abwertung der menschlichen Natur, Projektivität. Das sind erstmal so empirisch gefundene Merkmale, und man weiß nicht so ganz genau, wie die eigentlich zusammenhängen und warum gerade die und nicht andere. Man muss sehen, es geht hier zunächst mal um Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensmerkmale, während die Untersuchung ja auf etwas anderes zielt, nämlich auf eine Persönlichkeitsstruktur. Also Eigenschaften werden als ein einheitliches Syndrom aufgefasst. Und die Schwierigkeit, die methodische Schwierigkeit besteht nun darin, dass es zwischen diesen beiden Ebenen von Verhalten und von Struktur keinen eindeutigen Ableitungszusammenhang gibt. Also autoritäres Verhalten muss nicht durch autoritäre Struktur, Persönlichkeitsstruktur bedingt sein, kann auch eben sachlich begründet sein, und umgekehrt kann autoritäre Strukturen wiederum unterschiedliche Verhaltensweisen generieren. Also es muss nicht unbedingt in Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel sich äußern, kann auch in angepasste Unterwerfung münden. Das heißt, dass psychoanalytisch Orientierte, wissen wir ja, dieses Verständnis verschiedener Schichten kommt von Freud her. Dieses Persönlichkeitsverständnis fügt sich eben nicht ohne weiteres in die beobachtungswissenschaftlichen Messmethoden ein. Das spielt eine wichtige Rolle später in der Kritik an diesen Untersuchungen. Und da sind viele Missverständnisse in dieser Richtung gelaufen. Von diesen Merkmalen kristallisierten sich dann drei zentrale raus, und das ist auch in den späteren Untersuchungen immer wieder bestätigt worden, die wir festhalten müssen: der sogenannte Konventionalismus, dann autoritäre Unterwürfigkeit und autoritäre Aggression. Also man ging davon aus, ich zitiere hier nochmal aus Adornos Einleitung zu dieser Schrift, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes, kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bilden. Und dass dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. Es ist wichtig, hier tatsächlich das besondere Ziel sich vor Augen zu halten, was sich zum Beispiel von sogenannten Meinungsumfragen dann abgrenzen lässt. Also dieses Persönlichkeitsmodell hat mindestens vier Schichten, die deutlich unterschiedlich aussehen können nach Adorno. Wir haben also manifeste Äußerungen, wir fragen Personen nach ihren Meinungen oder Einstellungen und finden dann darunter das, was man vorläufig die wirklichen Meinungen nennen könnte. Die wirklichen Meinungen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wir anders handeln, als wir reden. Dann gibt es aber nochmal hinter diesen wirklichen Meinungen die geheimen Meinungen, die, die wir niemandem sagen wollen, können, dürfen, trauen. Und nochmal dahinter so etwas, das ist jetzt nur rekonstruktiv zu fassen, sozusagen das brodelnde Es, die ungeordneten Gedanken und Empfindungen. Und das ist aber die eigentliche Charakterstruktur, das, was die anderen Schichten dann von unten sozusagen beeinflusst und prägt. Um die ging es und um den Zusammenhang des Ganzen. Und da wurden nun verschiedene Skalen dann entwickelt, wieder nach dem, zunächst mal nach dem Vorbild der Meinungsforschung, aber mit einem ganz anderen Ziel, wie gesagt. Das mündete dann in die sogenannte F-Skala, F-Abkürzung für Faschismus. Und das Ziel sollte sein, durch Befragung von Personen, die sich aber absolut weder auf politische noch auf sozial diskriminierende Einstellungen richten, doch so etwas wie eine zugrunde liegende Persönlichkeitsstruktur herauszufinden, die eben ein Faschismuspotenzial beschreibt. Also F-Skala beschreibt nicht Faschisten, sondern Faschismuspotenzial. Das war das, was hier von Interesse war. Die Theorie dahinter, nur kurz gesagt, ist, ich hatte es schon angedeutet, ist natürlich wesentlich von der Projektionstheorie der Psychoanalyse beeinflusst. Also es ging darum, diesen potenziellen Faschisten als einen zu fassen, der zur Selbstreflexion seine eigene projektiven Strukturen nicht durchschauen kann und nicht selbstreflexiv wieder auflösen kann. Und insofern er in Stereotypien denkt, dann eben auch vernünftiger Argumentation nicht zugänglich ist. Ich hatte schon gesagt, dass jetzt schließe erstmal diese Darstellung der Untersuchungsergebnisse soweit ab. Man kann jetzt noch, wurde auch in diesem Rahmen versucht, so etwas wie statistische Aussagen zu machen, wie viele Leute werden eigentlich hier betroffen. Das ist allerdings sehr gewagt und sehr schwierig bei solchen qualitativen Untersuchungen. Aber man kann schon sagen, die Population, die hier untersucht wurde, das waren Leute aus der bürgerlichen Mittelschicht, meistens der amerikanischen Westküste, waren doch zu einem hohen Prozentsatz hier ließen sich eben hier sozusagen F-positiv bestimmen. Sagen wir mal 60% waren F-positiv. Aber das ist, wie gesagt, mit aller Vorsicht, das kann man kaum so pauschalisieren. Ja, also die Psychologen fanden das doch sehr eindrucksvoll, was da gemacht wurde, aber auch unbefriedigend. Eben weil es sich den üblichen Messmethoden nicht fügte, weil man eigentlich nicht sagen konnte, was ist ein F-Positiver? Wie verhält er sich? Das kann so unterschiedlich sein. Ja, mal ist er autoritär unterwürfig, mal ist er aufbrausend aggressiv, mal ist er ganz unauffällig und so. Wo liegt der Fehler? Liegt der Fehler an der Messung? Liegt der Fehler am Ziel der Erkenntnis oder liegt der Fehler an den Kritikern? Ich will diesen Streit hier vielleicht von einer Seite her beleuchten und versuchen aufzulösen, nämlich von der Frage Personismus oder Situationismus. So wurde das genannt. Man hat hier ja eine deutlich also Personismus und Situationismus sind zwei Positionen in der Sozialpsychologie, die man unterscheiden kann, ob man das Verhalten eines Menschen auf seine Persönlichkeitsstrukturen zurückführt, der Personismus, oder eine andere wichtige Möglichkeit auf die jeweilige Situation, in der sich jemand befindet. Also jemand, der sozusagen demokratisch in ein Zimmer kommt oder in einen Hörsaal kommt, dann kriegt er bestimmte, steht er in einer bestimmten Situation und geht dann als Faschist wieder raus, weil er eben in einer bestimmten Situation beeinflusst wurde. Das ist jetzt nichts, ist ein bisschen flapsig dahingesagt, aber es gibt eine sehr interessante und nachdrückliche Vorgehensweise, die uns hier als Kontrast und als Mittel der Klärung dienen kann. Und das sind die berühmten Milgram-Experimente, die wahrscheinlich die meisten kennen, aber ich will es trotzdem ganz kurz beschreiben für die, die es nicht kennen. Milgram hat eben einen prononciert situationistischen Ansatz hier vertreten. Also die Experimente, die wurden etwa 20 Jahre, ist das richtig? Ja, 20 Jahre nach Adorno, oder waren es 10 Jahre? 22 Jahre doch. Nach Adorno durchgeführt, da hat Milgram in Yale Probanden in der Rolle von Lehrern der Aufgabe unterzogen, die sollten Personen, die in der Rolle von Schülern waren, Wortverbindungen andressieren, also ein Lernexperiment. Und zwar ging es angeblich um die Frage, wie weit Strafen Lernen fördert oder nicht. Die eigentlichen Probanden waren also die in der Lehrerrolle und die wurden dazu aufgefordert, Schülern, sogenannten Schülern, die von Schauspielern dargestellt wurden, bei Misserfolgen dieses Lernens Stromstöße zunehmender Stärke zuzufügen. Auch das war natürlich gefaked. Aber es sah wohl sehr realistisch aus und jedes Mal, wenn der Lehrer durch die scheinbaren Schmerzäußerungen der Schüler dann das Experiment abbrechen wollten, also es ging immer höher in den Stromstößen, wurde er dann vom Versuchsleiter in einem weißen Kittel und gleichbleibend sachlichem Tonfall dazu aufgefordert, er müsse weitermachen. Das überraschende Ergebnis dieser Versuche war, die meisten werden es wissen, dass etwa zwei Drittel der Lehrerprobanden den Befehlen zum Weitermachen bis zu den schwersten Schocks von 450 Volt folgten. Milgram hat diese Grundversuchsanordnung vielfältig variiert, es gibt insgesamt 18 Variationen davon, um nun verhaltensbestimmende Faktoren herauszuisolieren, zum Beispiel Veränderung der räumlichen Nähe, Veränderung der Konstellation, der räumlichen Nähe zwischen Lehrer und Opfer, der verschiedenen Funktionen der Beteiligten und so weiter. Das kann man dann machen, um eben über die Veränderung von Variablen auch Hypothesen zu bilden über Verursachungen. Aber wie gesagt, das Standardexperiment hat etwa zwei Drittel gehorsame und damit aggressive, wenn man so will, ergeben. Ich zitiere mal kurz aus Milgrams eigener Zusammenfassung. Dies ist vielleicht die fundamentalste Erkenntnis aus unserer Untersuchung. Ganz gewöhnliche Menschen, die nur schlicht ihre Aufgabe erfüllen und keinerlei persönliche Feindseligkeit empfinden, können zu Handlungen in einem grausigen Vernichtungsprozess veranlasst werden. Milgram dachte natürlich an die KZs. Schlimmer noch, selbst wenn ihnen die zerstörerischen Folgen ihres Handelns vor Augen geführt und klar bewusst gemacht wurden und wann man ihnen dann sagt, sie sollen Handlungen ausführen, die im krassen Widerspruch stehen zu ihren moralischen Grundüberzeugungen, so verfügen doch nur vereinzelte Menschen über genügend Standfestigkeit, um der Autorität wirksam Widerstand entgegenzusetzen. Eine Vielzahl von Hemmungen gegenüber dem Ungehorsam gegen Autorität spielt mit und sorgt erfolgreich dafür, dass einer nicht aufmuckt. Zitat Ende. Ich komme jetzt auf die Frage Situationismus oder Personismus. Unter anderem unter Berufung auf die Milgram-Experimente hat beispielsweise Detlef Österreich in den 70er Jahren und auch nochmal in den 90er Jahren die von Fromm bis Adorno favorisierte familiensozialisatorische Erklärung des autoritären Charakters durch eine restriktive überrestriktive Erziehung. Dieser hat er widersprochen und hat ein situationistisches Gegenkonzept entwickelt. Demzufolge wäre also nach Österreich die autoritäre Gehorsamsbereitschaft sozusagen die normale Grundlage, die anthropologisch normale allgemeine Grundlage, die aus der Situation der Überforderung des Kindes und auch noch des Erwachsenen resultiert. Also wenn wir überfordert sind, sagt er, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns unter die Fittiche einer Autorität zu begeben. Die Aufgabe des Erwachsenwerdens besteht dann ja darin, so immer noch Österreich, diese Autoritätsgläubigkeit, die zunächst mal notwendig ist, zu überwinden und dann zu einer reiferen Einstellung zu kommen. Also er sagt, es hat nichts mit der kalten Haltung der Eltern gegenüber ihren Kindern oder sowas zu tun, nichts mit autoritärer Erziehung, sondern mit Erziehung zur Unselbstständigkeit. Soweit Österreich. Gehen wir noch mal ein Stück zurück zu Milgram und überlegen uns, was er eigentlich hier gesagt hat. Ich sagte Ihnen ja, die Zahl, zwei Drittel etwa, taugen sozusagen unbefangen, wie sie von der Straße kommen, zu SS-Schergen und KZ-Aufsehern. Man kann auch nun die Sache umdrehen und fragen, was ist eigentlich mit dem letzten Drittel gewesen? Und auch das hat natürlich den Milgram interessiert und er hat dann versucht, das irgendwie rauszukriegen. Was sind die Faktoren, die dieses Drittel zum Widerstand gegen das Bestehende ermächtigen? Liegt es daran, ob es Männer oder Frauen sind? Liegt es am Alter? Liegt es am Bildungsgrad? Liegt es an der Religionszugehörigkeit oder an der Parteizugehörigkeit oder wie? Alles nichts. Hat alles nichts gebracht. Also, selbst der später berühmte Lawrence Kohlberg übrigens, war auch daran beteiligt an diesen Nachuntersuchungen. Vielleicht kennen das einige, Kohlbergs Modell der moralischen Entwicklung von der primitiven Stufe der vormoralischen Wechselseitigkeit bis hin zum postkonventionellen Moraldenken nach Prinzipien, hat er damals schon sehr früh erprobt an diesen Leuten und ja, wieder nichts. Also es war keineswegs so, dass die moralisch entwickelten Personen hier mehr Widerstand geleistet hätten im Sinne von Milgram als die weniger entwickelten. Ist für Ethiker vielleicht überraschend und merkwürdig, aber man kann sich dann doch auch zusammenreimen, womit das zu tun haben könnte. Ein weiterer Versuch, die Sache aufzuklären, war, und das war, haben Sie am intensivsten gemacht, die verschiedenen Persönlichkeitstests einzusetzen, zum Beispiel den berühmten MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, wo man also psychische Störungen klassifiziert und erfasst. Das sind auch so Fragen, die man dann jeweils mit Stimme zu, Stimme nicht zu beantwortet. Wieder nichts. Auch da konnte man keine deutlichen Unterschiede finden. Also, wie sieht es nun mit diesen Widerständigen aus? Wie sieht das, kehren wir hier jetzt nochmal zu Adorno zurück. Ist es tatsächlich so, dass Adorno hier nur die Person in den Blickpunkt rückt und auf diese Weise den Faschismus oder die Faschismuspotenzialität bestimmt? Wenn Sie das Vorwort und die verschiedenen Vorworte und Einleitungen und Äußerungen dazu nehmen, sehen Sie, so ist es gar nicht. In der kritischen Theorie ist man sich sehr wohl bewusst, und sonst wäre es ja auch kein marxistisches Paradigma, dass hier von Situation im Sinne der gesellschaftlichen Kontexte sehr wohl die Rede ist. Kurz gesagt, Adorno hat dann immer wieder darauf hingewiesen, es könnte das Missverständnis erzeugt werden, als wolle man mit diesen Untersuchungen den Faschismus psychologisch erklären. Das ist aber nicht der Fall, heißt es ausdrücklich. Man wollte nur gegen die damalige, vielleicht vorherrschende, so stellt er es dar, situationistische Sozialpsychologie eben etwas anderes setzen. Aber man wollte damit keineswegs auch die situationistischen Kontexte überhaupt vernachlässigen. In dieser Perspektive nun lässt sich das Milgram-Experiment über die situationsbestimmenden Faktoren des Gehorsams gegenüber einer Autorität nicht nur nicht als Einwand, wie Österreich argumentiert hat, sondern geradezu als Bestätigung der Theorie des autoritären Charakters verstehen. Es ist nämlich auch dieses Instrumentarium der F-Skala zum Einsatz gekommen und es war tatsächlich das Einzige, was hier relevante Unterschiede zeigen konnte zwischen den beiden Gruppen. Das einzige Instrumentarium, das das konnte. Wenn Sie dieses MMPI nehmen, dann ist das eigentlich auch gar kein Wunder, dass das hier nichts bringen konnte. Denn im Unterschied zur F-Skala ist das überhaupt nicht irgendwie mit Absicht, nicht irgendwie theoretisch begründet, sondern rein empirisch erfasst es Merkmale der Normalbevölkerung. Und es ist nun gar kein Wunder, dass diese Normalbevölkerung sich in den Ergebnissen von Milgram ja niederschlägt. Also wenn man die Auffassung ist, dass autoritäres Verhalten weit verbreitet ist, und so war es ja auch bei Milgram, dann kann man es gerade mit MMPI überhaupt nicht abgrenzen gegen nicht autoritäres Verhalten. Ich zitiere Ihnen diesen Einwand hier nochmal in Worten von Hans Lüttke, der eine sehr schöne eine Meta-Studie über alle diese Nachfolgeuntersuchungen gemacht hat. Zitat Lüttke: Überraschend ist dieses Ergebnis des Fehlens eindeutiger, signifikanter Unterschiede nur dann, wenn man weiterhin von der Prämisse ausgeht, dass Autoritätsgehorsam anormal, krankhaft oder sonst wie abweichend sei. Alle durchgeführten Untersuchungen sprechen dafür, dass dem nicht so ist. Und in diesem Fall verstehen sich die Testergebnisse gleichsam von selbst. Da alle standardisierten Persönlichkeitstests vornehmlich Abweichungen von einer Norm messen, die aus den üblichen Merkmalsausprägungen in der Bevölkerung gewonnen sind, gehen einmal alle vorhandenen Persönlichkeitsmerkmale, die auf einen Autoritätsgehorsam hinweisen könnten, als Standard in derartige Tests ein, wenn sie, wie die Milgram-Ergebnisse nahelegen, durchgängig vorhanden sind und nicht nur als Abweichung auftauchen. Zum anderen messen die angewandten Tests die Versuchspersonen nicht unter Autoritätsdruck. Wenn die Annahme zutreffen sollte, dass der Eintritt in ein Autoritätssystem Persönlichkeitsmerkmale aktiviert, die ohne den Einfluss einer Autorität zwar vorhanden, aber nicht manifest und verhaltensbestimmend sind, dann werden diese Merkmale in einer herrschaftsfreien Testsituation nicht freigesetzt und damit auch nicht gemessen, wenn sie von den angewandten Tests überhaupt erfasst werden können. Also wie gesagt, Zitat Ende hier, wie gesagt, die Nachuntersuchungen mit Hilfe der Adornoschen F-Skala haben hier doch eine deutliche Korrelation erbracht zwischen den Gehorsamen und den dort unter diese Skala fallenden. Die Abweichungen, die sich zwischen den beiden gefunden haben, lassen sich dann so interpretieren, dass das, was in der F-Skala als Faschismuspotenzial besonders auffällig ist sozusagen eine Untergruppe, eine virulente Untergruppe der von mehreren erfassten gewöhnlichen Autoritären darstellt. Während Milgrams eigene, eigene lerntheoretische Begründung des Gehorsamsverhaltens nur so weit führt, dass er sagt, naja, in einer bestimmten Situation wird eine bestimmte Moral aktiviert, nämlich die Gehorsamsmoral, die sich von den sonst üblichen autonomen Persönlichkeitsmoralen einfach unterscheidet. Wir treten sozusagen in einen anderen Raum, so sagt er. Da, demgegenüber enthielt die Theorie des autoritären Charakters das Bild einer Gesamtpersönlichkeit, die unterhalb der Ebene dieser manifesten Einstellungen verhaltensbestimmende autoritäre Strukturen enthüllt. Soweit nun die zunächst mal, soll man sagen, akademische Auseinandersetzung über die, in einem Beispiel über die autoritäre Persönlichkeit. Nachtragen sollte ich vielleicht noch, dass Milgrams Experimente wie auch Adornos und der anderen Autoren Skalen in der Fachwelt vielfach repliziert wurden. Also es gibt Untersuchungen, die man im Anschluss an die Authoritarian Personality, die man so nach Tausenden zählt, also etwa 2000 wird man ungefähr finden können, die das immer wieder eingesetzt haben und zum großen Teil auch bestätigt haben. Und bekanntlich sind auch Milgrams Experimente vielfach wiederholt worden. Kleine Fußnote, geht heute nicht mehr. Man ist wissenschaftsethisch doch da auf Bedenken gestoßen, dass man hier so nicht vorgehen kann, wie interessant die Ergebnisse doch immer auch sein mögen. Die Frage, die wir jetzt abschließend hier noch stellen können, ist natürlich die der Aktualität. Also was ist daraus geworden? Wie sieht das hier mit dem Autoritarismus in der Gegenwart aus? Zunächst mal, und das ist die Frage natürlich auch nach den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen. Zunächst mal, denke ich, kann man schon sagen, dass dieses ganze Syndrom des Autoritarismus ja älter ist als die Geschichte des Kapitalismus, weit zurückreicht in die Menschheitsgeschichte, sicher sowas wie anthropologische Wurzeln hat. Und selbst wenn man die These vertritt, dass es etwas mit dem Kapitalismus hier zu tun hat, Joachim Hirsch hat das mal so genannt, der Rassismus als staatliche Psychostruktur des Kapitalismus, selbst dann kann man ja noch immer unterschiedliche Kapitalismen unterscheiden. Also auch der Kapitalismus hat hier seine Geschichte. Wenn man hier nach epochalen Beschreibungen sucht, Detlef Clausen hat ja es gestern versucht mit dem Begriff der globalen Gleichzeitigkeit. Ja, wann hat das angefangen? Dann findet man doch immer wieder eine gewisse Epochenzäsur, eine Epochenbeschreibung, die mit den 70er Jahren beginnt, weltweit. So etwas vielleicht wie eine gewisse Epochenschwelle zu finden, die ökonomisch als Postfordismus und kulturtheoretisch als Postmoderne bezeichnet wurde oder wird. Also was ist Fordismus, kurz gesagt? Fordismus verdankt sich der Signifikanz der Detroiter Automobilproduktion. Nach der Weltwirtschaftskrise im Beginn der 30er Jahre entstanden hier teilweise staatlich gelenkte Programme des Kapitalismus, weltweit verbunden mit der ökonomischen und politischen Hegemonie der USA. Prägend waren Massenproduktionen, standardisierte Güter, die damit einhergehend die Steigerung des Konsums zum Massenkonsum, also typischerweise eben der Ford als nicht mehr als Luxus, das Auto nicht mehr als Luxusprodukt, sondern als Produkt für jedermann. Der ökonomische Interventionismus und im Sinne der Sozialdemokratie und der Ausbau des Sozialstaates. Diese Formation des Kapitalismus ist dann in den 70er Jahren zunehmend eben in die Krise gerutscht und man hat hier Umbauten vorgenommen, die es erlauben, von einer postfordistischen Epoche der globalen Waren-, Finanz- und Kapitalmärkte zu sprechen. Post ist natürlich immer ein Verlegenheitsbegriff, aber lassen wir ihn einfach mal so stehen. Es entstanden transnationale Unternehmensnetzwerke und einhergehend mit einer deutlichen Verschiebung der Machtverhältnisse in der Ökonomie zwischen den Kapitalinteressen und den Arbeiterinteressen, die also in eine globale Konkurrenz miteinander traten. Und das schwächt natürlich die Positionen erheblich. Wir haben es also mit einem, und das wäre jetzt die Behauptung, mit einem Gestaltwandel, der davon abhängt, mit einem Gestaltwandel des Autoritarismus zu tun, der sich vielleicht, Engels hätte gesagt, in letzter Instanz politisch-ökonomisch erklären lässt. Und meine These wäre, der Autoritarismus ist damit nicht verschwunden, aber er hat einen Gestaltwandel ebenfalls hingelegt. Man könnte so etwas wie einen anonymen Autoritarismus bezeichnen. Ich zitiere nochmal Hirsch hier. Im Gegensatz zum staatszentrierten Totalitarismus der fordistischen Epoche, der im Faschismus und Stalinismus seine extremen Ausdrücke gefunden hatte, ruhen die totalitären Tendenzen im Postfordismus in der Zivilgesellschaft selbst, sind dezentralisiert, entwickeln sich aus komplex miteinander verknüpften Netzwerken und Machtzentren. Das hat natürlich auch auf die Dauer erhebliche Folgen für das Erleben und für das Handeln der Individuen. Wir haben hier eine ganze Reihe von Merkmalen, die ich jetzt aber nicht alle hier aufführen kann, bis hin in die Veränderungen der Krankheitsbilder, der psychischen Krankheiten, in die Veränderungen der Familienstrukturen, in die Veränderungen der Erziehungsstile. Man hat dann auch seit den 70er Jahren von einem... verliert sich hier im Detail. Gut, ich muss es hier jetzt abkürzen, das stimmt. Also die Fragestellung können wir ja vielleicht dann in der Diskussion dem näher kommen. Die Fragestellung ist, gibt es so etwas wie einen postmodernen Menschen? Gibt es so etwas wie eine postmoderne Psychostruktur? Wie viel habe ich denn eigentlich geredet? Eine Stunde? Oh ja, ist mir peinlich. Also gut, dann breche ich es jetzt einfach mal sehr schnell runter zu meiner Schlussthese hier. Das Ganze funktioniert natürlich, also diese Fragestellung, kann man schon viel finden an Material, an Analysen, die das versuchen hier irgendwie aufzuhellen, was sich hier an der psychischen Struktur geändert hat. Und man findet immer wieder die...